Viele, die Weihnachten feiern, schenken ihrer Familie und Freunden gerne Schönes, Neues und Kurioses. Und ja, die meisten von uns lieben es, tolle Geschenke zu bekommen. Für viele Menschen in den deutschsprachigen Ländern ist es aber auch wichtig, speziell an Weihnachten Gutes zu tun. Sie helfen Menschen, Tieren oder der Natur. Manche sammeln Geld für soziale Projekte, andere arbeiten freiwillig bei einer Organisation und das ohne Lohn. Was gibt uns an den festlichen Tagen diese Ideen? Und wie sprechen wir über die vielen guten Projekte auf der ganzen Welt? Lassen Sie sich inspirieren.